Ja, wollen wir damit beginnen? Ja, können wir gerne anfangen. Also, ich habe mich damit befasst, mit dem Aufsatz, den der Christoph eben schon erwähnt hat. Das ist eigentlich ein 10-seitig kurzer, sehr komplexer Aufsatz in dem Buch hier erschienen. Das steht jetzt nicht da oben, da zeige ich es hier nochmal. Über die Gewalt heißt das. Und dieser Aufsatz ist in Nutze auch das, was Peter Bruckner, denke ich mal, an Verfahren entwickelt hat, um bestimmte soziale, damit auch psychologisch erfassbare Phänomene zu analysieren. Darum haben wir auch diesen Text genommen. Ich gebe jetzt erstmal rum ein bisschen Material nochmal. Ich würde euch sitzen bleiben, das ist für überschaubar hier. So. Das ist erstmal ein Text aus der Hauptschrift des SPK, die Krankheit zur Waffe machen, aus einer sehr frühen Auflage. Und zwar ist dieses kurze Textchen von einer Münchner Gruppe verfasst und ist ein solidarischer Kritikversuch an eben der SPK, ohne die SPK zu denunzieren, wie gesagt, oder zu kritisieren, so dass sie also schlichtweg keinen Ort mehr hätte, sondern es ist der Versuch, ein paar Dinge aufzuzeigen, die damals 1973 schon problematisch erschienen. 1973 ist auch der Einsatzpunkt für Peter Brückner, deshalb habe ich euch das auch in die Hand gegeben. Er hat es auch 73 geschrieben, das Ding, und Sie hatten auch vor Augen schon die Klarungs-SPK. Da sind wir schon bei der Geschichte mittendrin. Februar 1970 entstanden und etwa Mitte 1973 ist zu den letzten kleinen Gruppierungen nicht mehr in der historischen damaligen Situation in der Linken zu finden. Ich werde mich erstmal, um darzustellen, was SPK historisch so gewesen ist, nicht auf Peter Bruckner stützen können, weil er hat seinen Text so verfasst, dass er da ausgegangen ist von, dass die Leute, die das lesen, die Geschichte kennen. 1973 war das in der Linken eigentlich klar, wer es SPK ist, was mit dem passiert ist. Wo ich das mache, gebe ich euch dann erst nochmal einen kleinen Thesenablauf. Könnt ihr euch ein wenig dran orientieren. Das stammt auch noch aus unserer Vorplanung, weil wir nicht wussten, wie komplex wir jetzt hier arbeiten müssen und wie lange das alles so dauert. Und ich hatte gedacht, dass ich so 20 Minuten Zeit habe, aber ich habe jetzt gleich über ein bisschen mehr Zeit. Das ist natürlich toll. Ich brauche noch eins. Ja? Schließlich noch ein bisschen Papier. Das ist das ja, dann hast du das. Das ist die Literaturliste, wenn man dann was nachlesen will, nach der Veranstaltung. Bitteschön. Ja, reicht geschenkt. Ne? Das ist schön hier, ne? Jetzt auch noch Eis. Echte Gegenuni hier. Das ist schon. Das haben wir, das wollten wir ja. Ja, Eis haben wir leider nicht, das Problem. Bevor ich die Geschichte der SPK ein wenig versuche zu beleuchten, ohne zu ausführlich zu werden, möchte ich einen ganz aktuellen Einschub nehmen, um in die zentrale Problematik SPK und damalige Linke einzuführen. Das ist ein ganz aktuelles Textausschnittchen aus einer Zeitschrift, die alle vielleicht schon mal gehört haben, mindestens. Vielleicht die eine oder andere auch schon mal gelesen hat. Dieses Exemplar ist ganz, ganz neu. Früher, 2006. Für alle, die dachten, das gibt es gar nicht mehr. Das gibt es also immer noch und auch wieder. Und innerhalb dieses schönen Heftchens, das man auch bestellen kann, Klammer auf, Klammer zu, da ist eine Diskussion im Moment im Gang um Militanz. Also im Prinzip auch darum, wie kann man die Gesellschaftsformation, in der wir hier leben, grundsätzlich verändern. Die Disputanten Partnerinnen, Partner, das sind zwei Gruppierungen hauptsächlich, und zwar einmal autonome Gruppen und zum anderen die sogenannte militante Gruppe, nennt sich selber so MG. Ich sage das jetzt ausführlich, damit klar wird, in welchem Kontext das jetzt hier entstanden ist. Die militante Gruppe meint, auf einer militanten Plattform diskutieren zu können und auch voraussetzen zu können, dass Leute, die in irgendeiner Form sich hier konträr verhalten wollen zu der Systematik, in der wir uns hier befinden, auf der Stelle dadurch auch motiviert werden, selber militant zu werden. Ganz grob zusammengefasst. Die autonomen Gruppen aus einer anderen Erfahrung heraus sagen Folgendes. Soziale Vernetzung im Wohn-, Arbeits- und Alltagsbereich ist die Basis, auf der weiterführende Auseinandersetzungen aufbauen können, gemeinsame militante Auseinandersetzungen. Im Zusammen diesen Prozess erleben und im Erahnen von etwas, was die alte Scheiße ablöst, das ist ein Ausdruck am Markt übrigens, liegt der Anfang von Interesse füreinander. Eben auch das Interesse, dann über Widerstandsmodelle und Aktionsformen erst zu reden. Ansonsten befürchten wir, die autonomen Gruppen, das Versanden solcher Versuche immer wieder erleben zu müssen. exakt, das ist der Ausgangspunkt für das Verständnis von der SPK nach meiner Einschätzung.